Na, na, na, na. Werden Sie sich fragen, was kann das für eine Platte sein? Tja, tja, tja, tja. Wir wollen auf besondere Art die Ohren und auch ihr Herz erfreuen. Singen tut man überall, das ist nicht so schwer. Doch erreicht in jedem Fall man durchs Pfeifen noch viel mehr. Wenn ein junger Mann gut pfeifen kann, pfeift er sich ein junges Mädchen an. Abends stellt er sich vor ihres Hauses Tor und dann pfeift er ihr sein Liedchen vor. Hört sie dann die Liebesmelodie, wird ihr so zum Mut, sie weiß nicht wie. Und sie macht sofort ihr Fenster auf im Nu, lacht dem jungen Mann freundlich zu. Haha. Doch wenn sie nicht hält, was sie verspricht, oder sagt, sie mag ihn nicht, schimpft der junge Mann vor ihrem Haus, pfeift das spröde Mädchen aus. Wenn ein junger Mann gut pfeifen kann, kommt es ihm auf eine nicht drauf an. Er wird um ein Mädel doch nicht traurig sein, pfeift sich in ein anderes Herz hinein. Nein! Mädel doch nicht traurig sein, pfeift sich in ein anderes Herz hinein.